Im Namen Allah des Alabamas, von Herzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele, und aus ihr erschuf er seine Gattin, und aus den beiden erschuf er viele Männer und Frauen, und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und in seinem Namen eurer Blutsverwandtschaft. Wahrlich, Allah stets der Wächter über euch. Wahrlich, das wahrhafteste Wort ist das Buch Allah, und die beste Rechtleitung ist die Führung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das Übelste aller Dinge ist die Neuerung Bid'a in Glaubensfragen, und jede derartige Neuerung Bid'a ist eine Irreführung, und jede Irreführung hat das Höllenfeuer zum Ziel. Meine liebe Brüder, das ist die Zeit, wo die Menschen sich auf den Weg machen zu Hajj. Und diese Tage sind die besten, einer der besten Tage, die man für Allah verrichten kann. Und das ist ein Erlebnis für den Pilgerer, indem er sich an den Tag erinnert, wo es kein Zurück mehr gibt. An dem Tag, wo die Menschen vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und es wird mit den Menschen abgerechnet. Allah wird mit den Menschen abrechnen. Es gibt eine Überlieferung, dass ein Mann hing an einer Frau und verfolgte sie. Bis die Frau, die Absicht gemacht hat, nach Mekka zu gehen, zu pilgern, nach Hajj. Und der Mann machte sich auf den Weg. Und die Frau sagte zu ihm: O Diener Allahs, ja Abdullah, O Diener Allahs, wenn wir Sünden haben, wir sind jetzt gekommen zu dem Haus Allahs, er verfolgte sie. Seine Absicht war nicht zu Allah. Und sie sagte zu ihm: Wenn wir jetzt gehen zum Haus Allahs, und wir haben Sünden gehabt, wir waren weit von Allah seinem Haus. Und jetzt sind wir hier. In Allah, seinem Haus. Und jetzt, wenn wir nicht bereuen und die Sünden lassen und wir kehren zurück, und wenn wir hier nicht bereuen, wie sollen wir zu Hause bereuen, wenn wir nach Hause gehen? Und dann machte er Tauba und änderte seine Nähe. Umar ibn Abdul Aziz, der fünfte Khalifa, er war ein Hajj. Er sah die Menschen, eilten von Arafa nach Musdalifa. Von Arafa nach Musdalifa, nachdem die Sonne untergeht. Das ist Sunna. Und danach geht es ja, nach Musdalifa, da muss man steinigen, diese drei Säulen. Die drei Säulen steinigen. Und alle Alten, damit sie die Steine sammeln auf dem Weg und damit sie diese symbolische Iblis dort beschmeißen. Und dann sagt er: Oh, ihr Menschen, er sagt nicht heute. Oder umgekehrt, er sagte zu ihnen: Dieser Tag ist nicht der Tag, wo wir wetteifern um die Wette. Wer ist schneller? Nein, dieser Tag خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانا اريد ان اركز عليه في خطبتي اليوم. Also dieser Tag ist der Tag der Vergebung. خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. An diesem Tag hat Rasulullah صلى الله عليه وسلم die Khutbah gehalten. Eine Khutbah gehalten. Und diese Khutbah des Propheten Muhammad sallallahu und was der Prophet Muhammad sallallahu gesagt hat, wir wollen uns jetzt darauf etwas konzentrieren. Was der Prophet Muhammad sallallahu gesagt hat. Der Prophet hat gesagt, o ihr Menschen, welches Land ist dieses hier? Welcher Tag ist heute? Welcher Monat ist jetzt? O ihr Menschen, euer Herr, wahrlich, euer Herr ist eins. Und eure Väter sind weg. Und ihr seid alle von Adam. Alle eure Vorfahren und ihr seid eins von Adam. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen einem Araber und einem Nicht-Araber. Und einem Nicht-Araber und einem Araber. Außer diejenigen, die Allah fürchten. Und die Besten unter euch sind diejenigen, die Allah fürchten. Ihr Menschen. Der Satan, wahrlich, der Satan. Er wird verzweifeln nach diesem Tag. Weil Allah gedient wird hier. Der Satan, Iblis, wird bereuen, wird traurig werden, wird verzweifeln nach diesem Tag heute. Was das bedeutet? Oder das? Also ab dem Tag heute, an dem Tag, wo der Prophet gepredigt hat, eine Freitagsrede. Dann sagt Allah im Koran, sagt der Prophet, denn diese Gemeinde ist eine Gemeinde und ich bin euer Herr, verehrt mich oder dient mir. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter, o ihr Menschen, ihr werdet wissen, wahrlich, ihr werdet wissen, dass der Muslim ist der Bruder eines Muslims. Subhanallah. Diese Wörter, wenn wir das auf unsere Zeit vergleichen und die Zeit, die vergangen ist und bis jetzt, sehen wir, wallahi, wir leben dieses Leben oder wir Muslime, wir praktizieren nicht das, was der Prophet Muhammad uns auferlegt hat. Und es hat sich verändert. Und die Umma hat das nicht mal als Ziel. Und subhanallah, wir sind heute Muslime. Zwei große Länder, habt ihr vielleicht nachts verfolgt. Bruder im Glauben, was der Prophet Muhammad SAW gesagt hat, ihr sollt wissen, dass der Muslim ist der Bruder des Muslims. Und ihr wisst, dass diese Qualifikation zur WM, Weltmeisterschaft, zwei große muslimische Länder spielten miteinander, gegeneinander, und sie begannen sich zu bekämpfen. Und die Medien, die satanischen Medien, wie immer hinter den Medien der Satan stecken, sie haben gehetzt zwischen den zwei Ländern. Und diese zwei gewaltige Länder, große Länder, die islamisch auch eine Geschichte trugen, Allah und Mazan kann auch tragen, trugen. Und das war Algerien und Ägypten, diese zwei Länder. Jetzt wird ein bisschen über Politik. gesprochen über den alten Präsidenten aus Ägypten. Er spricht eine alte Begebenheit, die ich nicht kenne, subhanallah, über eine Sache zwischen dem alten Präsidenten im Jahre 1973. Er schneidet diese Geschichte an, er erzählt sie nicht vollkommen, die Khutbah ist an, deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, was da genau passiert ist, weil ich die Geschichte nicht kenne oder die Situation. Aber es interessiert uns jetzt erstmal auch nicht, subhanallah. Es geht jetzt darum, weiter, wie der Sheikh auch gerade sagt, dass subhanallah, dass zwei Muslime, dass beide werden von Satan, von menschlicher Satane, durch die Medien aufeinander gehetzt. Wegen einem Fußballspiel, bekämpfen sie sich. Er sagt, Wallahi, wenn du einen tötest, einen Bruder, wegen einem Fußballspiel, er sagt, bei Allah, du hast keine Entschuldigung, bei Allah nächsten Tag, und du bist wahrlich als einer, der wie in der Jahiliya gestorben ist. Das ist Eigenschaft nicht von einem Muslim, das ist Eigenschaft vor der islamischen Zeit, die Jahiliya, die sich bekämpft haben, wegen damals genau gleiche Geschichte, zwei arabische große Stämme haben sich bekämpft wegen Pferderennen, weil es zwei Pferde rannen und ein Pferd gewann ein anderes Pferd, und deshalb führten sie über 20 Jahre Krieg, zwei Stämme. Und dann kam der Prophet Muhammad Sallam und hat das angeprangert und hat das korrigiert, dieses Denken. Und heute, subhanallah, die Muslime beschrieben genau, nachdem die Wahrheit uns gekommen ist, nachdem die Botschaft unseres Propheten Muhammad Sallam uns gekommen ist, nachdem der Koran auf diese Umma niedergekommen ist, beschreiben die Menschen nochmal, was die Menschen, die Muslime nochmal diese Jahiliya durch. Der Prophet Muhammad Sallam hat geweint. Es stimmt, ja, der Prophet hat geweint, als er Mekka verlassen musste. Er sagte, Wallahi, wenn die Leute in dir mich nicht aus Mekka rausgetrieben hätten, hätte ich dich nie verlassen, Mekka. Er sagt, ja, normal, das ist etwas, das ist die Fitra, das du dann liebst, wo du herkommst. Aber das stellen wir nicht über unsere Religion und die Bruderschaft. Wir sagen nicht als erstes, Alhamdulillah, ich bin Türke und dann Muslim. Oder ich bin Palästinenser und dann Muslim. Wallahi al-Azim, das ist nicht von Islam. Er sagt, ich bin Muslim. Wir sollen sagen, ich bin Muslim. Der Prophet Muhammad Sallam, das ist verbindlich. Er sagt, lasst das, denn das ist eklig. Das ist widerlich, diese Nationalstolz. Die beobachten heute diese Krankheit, dieser Nationalstolz unter den Muslimen heute. Ich bin Araber, ich bin Türke, ich bin Algerier, ich bin Wallahi, diese Sache muss aus unserem Leben raus. Der Prophet hat das angeprangert, hat das kritisiert, hat gesagt, lasst das. Wie Allah sagt selber im Koran, ihr seid eine Umma, eine Gemeinde. Der Prophet hat gesagt zu Mekka, Wallah, ich würde dich nicht verlassen, wenn dein Volk dich nicht aus ihr da. Warum? Weil das war nicht, weil er da geboren wurde. Und nein, weil das war, da in dieser Stadt ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Daesh is the beginning of Tawheed. The beginning of Tawheed. Er liebte Mekka wegen Islam, nicht wegen, weil er es Mekka war. Was wäre Mekka? Die Kaaba. Wenn Allah nicht dieses Platz als Haram, als heilig gesprochen hätte, wäre dieses Land hätte keine Bedeutung. Deswegen hat der Prophet Muhammad sein Land, dieses Land geliebt. Und heute? Allah hat uns verstanden, damit wir damit denken. Das ist mein verstandene Witze. Das ist mein verstandene Mütze. Meine liebe Brüder, wir sehen, jetzt sehen wir diese Nationalstolz oder dieser Stolz, Ägypten ist weiter oder Algerien ist weiter. Jetzt, was ist das Problem? Jetzt, also warum nennst du dich Ägypter oder Palästinenser? Ich bin Libanese. Warum nennst du dich so? Er sagt, Islam hat Vorrang. Du bist mein Bruder. Du bist besser für mich als meine Mutter und Vater, wenn sie nicht folgen die Religion. Weil die Aqida, Al-Aqd, die Bindung, die Aqida bindet uns eher als die Bindung zwischen meinem Vater und Mutter oder mein Ich und mein Bruder. Die Bindung von La ilaha illallah ist stärker. Der Sohn von Abu Bakr radiallahu anhu sagte, Vater, ich hatte dreimal die Chance, dich zu töten. Dreimal die Chance, dich zu töten in einer großen Schlacht. In der Schlacht hatte ich dreimal die Chance. Er sagt, Wallahi bei Allah, hätte ich nur eine Chance, ich hätte dich getötet. Ich hätte dich getötet, sagt Abu Bakr zu seinem Sohn. Weil Abu Bakr war 100% Muwahhid, 100% Tawhid. Aber das gleiche Blut vom gleichen, subhanallah, vom gleichen Stammbaum, sein Sohn, das Fleisch soll gerne selber aussehen, aber Bakr hat da einen Unterschied gemacht. Warum? Du bist Kafir und ich bin Muslim und das macht eine Barriere zwischen uns, eine Barriere zwischen Himmel und Erde. Das ist das Richtige, das ist der richtige Glaube, das richtige Verständnis von Koran und Sunnah. Allah wird uns versammeln am nächsten Tag, vergiss diesen Tag nicht. Allah wird uns fragen, warst du mit deinem muslimischen Bruder stark gebunden, warst du im Abstand zu ihm und warst mit einem Käfer eng fest? Oder mit einem? Oder hast du die Bindung zu jemandem, der nicht festgehalten hat an dem richtigen Weg? Hast du ihn besser gesehen als dein eigenen, als dein Bruder im Glauben? Qabil sagte zu seinem Bruder Habil, ich werde dich töten, aber nicht im Fußball. Was sagte Habil, wenn du deine Hände zu mir reichst, um mich zu töten, sagte Habil, ich werde meine Hände nicht heben und mich verteidigen. Er sagt, ich fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde meine Hände nicht heben. Er sagt, stell dir vor, jeder Mensch möchte einen Mord oder möchte ein Unheil oder eine Fitna bringen in eine Gesellschaft. Und Allah sagt, die Fitna ist gewaltiger als das Töten. Das Unheil, aber hier ist Schirk gemeint. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, das sind die Eigenschaften der Munafiqin, Vorsicht. Die Leute, die ständig Unheil stiften, die machen die Reihen der Muslime, die spalten die Reihen der Muslime. Egal, wir reden nicht von Kuffar, wir reden von Muslimen, die kommen mit neuen Meinungen, von Takfir, von Meinungen von irgendeiner Sekte. Sie kommen und spalten die Umma, sie sieht, Vaders, die gelaten van de spuiting de umma is eigenschaften van nifaq, eigenschaften van munafiqin. Waarom zijn munafiqin entstanden? Waarom zijn ze gekomen? Om die moslimen tussenander te brengen, om die reine moslimen tussenander te brengen, om die kette der broederschaft te verbrechen. Deswegen jeder soll wissen. Er sagt, deswegen wir sitzen hier, wie viele verschiedene Nationalitäten sitzen jetzt hier in dieser Moschee, aber Alhamdulillah, wir sollen nicht in unserem Herzen tragen, links mein Bruder neben mir ist ein so und so oder der Rest von mir so ein so, nein, wir sind Brüder in der Religion. Allah subhanallah, heute diese Leute, wallahi, wir sind heute Moscheen, du gehst rein, du sagst Salam alaikum, sie gucken dich an, bist du Araber, sie geben dir kein Salam. Oder gehst an arabische Moschee, bist du Türke, gibst du Salam, die geben dir keine Antwort. Gehst an albanische Moschee, gibst du Salam, die gucken dich nicht an. Sie würden dich niemals, die Schrift liest besser als die Koran, aber sie würden dich nicht als Imam nehmen. Warum? Weil du bist Araber, oder du bist Türke, oder du bist Albaner, du bist Algerier. Das ist nicht von Islam. Und diese Leute werden vor Allah zur Rechenschaft gezogen. Er sagt, Wallahi, ich sagte zu einem Bruder, ich wünschte mir, dass diese FIFA soll nicht kommen. Wir wünschen uns, dass dieser Fußball soll weg. Wir möchten das nicht. Weil wenn ein Sport oder wenn ein Sport, was eigentlich nicht haram ist, nicht das Spiel, das ist haram. Das ist eine weltliche Angelegenheit. Aber wenn die dazu führt, dass Muslime streiten oder Muslime nicht bekämpfen, dann werden wir zu dieser Sache, wir wünschen uns, dass sie weggeht. Er sagt, wo waren Sahaba? Was waren die Sorgen von Sahaba? Was waren die Sorgen von den rechtschaffenen Muslimen früher? Und was sind unsere Sorgen heute? Stärke deine Aqida, lerne deine Religion, verstehe deine Religion, wisse, eigne dir Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala an, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unser Prophet sagt, euer Glaube ist nicht vollkommen, euer Glaube wird nicht vollkommen sein, bis zu eurem Bruder das nicht, was euch selber wünscht. Die Roma nahmen eine Frau, sagte, oh Mu'tasima, sie hat ein Schi'r gesprochen, ein Gedicht, und meint, sie waren gefunden, die Muslime wissen nicht. Und Mu'tasima lachte und bevor er davon Kenntnis hat, sie saßen am Essen und haben gegessen. Danach hat er diesen Brief bekommen von dieser Frau, und hat gehört, dass alle muslimische Frau im Gefängnis ist. Alle. Bei den Römern. Und dann hat er das Essen gelassen, hat aufgehört zu lachen und sagt, Wallahi, bei Allah, ich werde nicht wieder lachen, nicht essen, bis wir diese Frau befreit haben. Und am gleichen Tag, subhanallah, bereitet er eine Armee von, Allahu Alam, von Irak, ich weiß nicht, auf jeden Fall, bis zum Gefängnis, eine Armee. So eine gewaltige Armee, nur wegen einer Frau. Das waren die Sorgen der Vorgänger, der Salaf oder der Rechtschaffenen. Wo sind heute unsere Sorgen? Er sagt, heute wir sehen die Lage der Muslime, die Situation der Muslime. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ein Wort. Er sagte, dieser Hadith sagt, Wallahi, bei Allah. Er sagt, diese Haut, die Haare stehen ab. Er sagt, Wallahi, ihr seid nicht gläubig. Er sagt, Wallahi, der Prophet sagt, ihr seid nicht gläubig. Ihr seid so lange nicht gläubig, oder ihr seid nicht gläubig. Er sagt, der Prophet sagt, endlich. Ja, du hast dreimal geschworen, der Prophet sagt, der ist vernichtet, wer ist das? Du sagst dreimal, er hat kein Iman. Er sagt, wer schläft mit einem vollen Magen und er weiß, obwohl sein Nachbar hungrig ist. Er weiß, dass sein Nachbar hungrig ist, aber er kümmert sich nicht um seinen Nachbar. Er isst selber. Der Magen, mashallah, ist voll. Er sagt, Wallahi, dreimal. Und wenn der Prophet, das ist unter dem Hadith, Wissenschaftler, sie haben eine Methodik, wenn der Prophet dreimal etwas, wenn der Prophet schwört dreimal, damit die Sache gefährlich. Vorsicht. Aber wir sehen, wallahi, heute Muslime, wallahi, wir sind heute arme Menschen, wir sind auch nicht Muslime. Sie ernähren sich von mir. Durch Kriege, durch Unruhe. Wir sehen heute Menschen, Muslime in Afrika, essen Müll. Aber und sie wegen einem Suspens. 14.000 in Algerien. 30 شركة مصرية بميزانية 6 مليار دولار ستغلق وتسحب من الجزائر حسب ما سمعت. Ja, سبحان الله, wir wissen, 14.000 Familien haben nicht zu essen. 14.000 Familien haben in Algerien nicht zu essen. Und durch diese Fitna, durch dieses Spiel, werden 30 große ägyptische Firmen aus Algerien jetzt rausgehen. Ja, jetzt haben diese Fitna gemacht. Und subhanallah, und die Wirtschaftskrise wird sich noch verstärken in Algerien durch ein Fußballspiel. Wo ist euer Verstand? Allah sagt, afala ta'qilun, denkt ihr nicht nach, macht euch keine Gedanken, benutzt ihr nicht euer Verstand. Da sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Wegen einem Fußballspiel, was willst du Allah sagen, du bist Grund für diese Fitna und für die Wirtschaftskrise wegen einem Fußballspiel? Aber frag dich, wir wollen nicht das Fußballspielen verbieten. Nicht, dass Leute rausgegangen, der Sheikh hat aus der Moschee die Fatwa gesprochen, Fußballspielen ist verboten. Nein. Nein. Er sagt, er sagt, in Hajj und Mekka, wir werden uns dran erinnern, da sind alle Menschen gleich, alle haben das Gleiche an, alle sind mit dem gleichen Gefühl, alle kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala und möchten, dass Allah ihnen vergibt, mit dem gleichen Takbir. Wir sind eine Umma, da wird das klar und das ist unser Grundsatz. Und dann wird nicht gesagt, oh Algerier, geh du zur Seite, weil du hast die Sache, oder du Ägypter. Nein, in der Moschee, Wallah, wenn du bist in Mekka, im Hajj, du sagst mal, ob du es von dir, ob er ist Türke oder er ist Araber, hier kannst du erkennen, wegen der Klamotten oder wegen der Kleidung. Kannst du vielleicht sagen, ja, die Türken ziehen die Sonne. In Mekka weißt du nicht, wenn du rechts von dir, du denkst, ein Türke ist ein Araber oder umgekehrt. Und ihr wisst, Hajj ist die größte, sozusagen die größte Organisation, die, oder das größte Treffen. Er sagt, Häuser werden zerstört, Kinder werden, er sagt, die Kinder werden zu Waisenkinder und die Frauen sind Witwen. Und er sagt, MashaAllah, durch ein Fußballspiel, er sagt, MashaAllah, wie gut wir sind in Unheilstiften. Allah sagt, wahrlich, ihr seid die beste Gemeinde, die wir herausgeschickt, die wir hervorgeschickt haben zu den Menschen, die zum Guten rufen, vom Schlechten abhalten. Und wir glauben an Allah. Er sagt, wir reden jetzt alles hier. Was wollen wir eigentlich erreichen jetzt? Er sagt, was reden wir jetzt? Wir bemühen uns, weil all dieses Handeln gegen den Islam ist. Und wir wollen, dass wir unseren Verstand besitzen, damit wir rausgehen und wallahi, wer hier noch rausgeht und denkt, ja, ich bin Araber wieder und hat sich nicht dieser Mensch, Allah subhanallah, denn diese Krankheit ist tief, das ist eine Krankheit. Aber eine gefährliche Krankheit kann bis zu Schirk führen. Über Stolz. Unser Prophet hat von dem Stolz gewarnt. Deswegen, wenn wir herausgehen, wenn wir unsere Gefühle, wer diese Krankheit in seinem Herzen trägt, soll sich davon heilen. Und das ist die Möglichkeit. Also diejenigen, die dazu gebracht haben, dass wir jetzt im Streit sind. Diese zwei Länder, die haben gegenseitig Autos kaputt gemacht. Er sagt, okay, ihr habt diese Fitna gemacht. Aber könnt ihr jetzt uns diese Autos ersetzen? Jetzt, wir haben diese Fitna gemacht. Jetzt, die Medien stecken dahinter. Jetzt fragen wir die Medien. Könnt ihr jetzt, ihr habt die Fitna jetzt verursacht. Könnt ihr jetzt diese Scham ersetzen? Warum macht diese Fitna? Wer sind hinter diese Medien? Und ihr wisst alle Bescheid. Ihr wisst alle Bescheid, Wallah, ihr wisst. Er sagt, ihr wisst, wer hinter diesen Medien steckt. Und wir bitten Allah darum, dass er diese Scharpin, diese Fitna und diese Feuer unter den Muslimen anzünden. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sie zur Rechenschaft zieht, schon in Dunya. Wegen der Präsenz Allah und wegen dem Teil auf dem gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eins ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürcht Allah und sterbet nicht anders als Muslime. Mein lieber Bruder, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Zeit, die wir jetzt durchleben, diese gelegene Zeit, diese 10 Tage von Dhul-Hijjah, die ersten 10 Tage, dass wir diese Tage nochmal erleben können. Da vorne haben wir diesen Zettel angehangen, wo hier diese Differenzen oder die Rechnungen, die rausgegangen sind hier für oder die Spenden, die ihr gegeben habt für die Moschee, für was die rausgegangen sind, haben wir euch schrittweise aufgeschrieben. Ihr könnt euch selber dran informieren. Der nächste Punkt, der Tag Arafah, das Fasten am Tag Arafah. Das ist der Tag Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala, was ist die Belohnung? Sagt unser Prophet Muhammad sallam, dass das vorige Jahr, das kommende Jahr, Allah subhanahu wa ta'ala löscht die Sünden. Und das ist der 9. Tag. Arafah ist der 9. Tag. Und der 10. Tag ist Eid. Ich habe am ganz Anfang Fehler gemacht, entschuldigt mich. Bei Daila habe ich mich versprochen. Der 9. Tag ist Arafah und der 10. Tag ist Eid. Und der 9. Tag zu fasten, ist, wie wir gesagt haben, eine gewaltige Belohnung, um unsere Sünden zu tilgen. Das Jahr, was vergangen ist und das kommende Jahr. Und der 10. Tag, sehr wichtig, ist verboten zu fasten. Weil das ist der Tag von Eid. Das ist Eid. Das ist der Tag, wo man schlachtet. Deswegen ist es auch Pflicht, Wajib zu schlachten. Für die Brüder, die nicht Bescheid wissen, wer soll schlachten? Diejenigen, die eine Familie, der Oberhaupt der Familie, der Oberhaupt der Familie soll dafür verantwortlich sein. Aber wenn man dazu imstande ist und das Geld hat, dann wird es nicht.